sit down on top of me. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind erstmal ein klein bisschen unter uns hier im Radio bei 1Live, denn das WDR-Fernsehen verspätet sich heute sehr. Wir sind erst vor etwa 20 Minuten später dann auf dem Fernsehsender. Schön, dass ihr da seid. Freie und offene Themennacht, wie immer freitags. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, bitte anrufen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de und nicht vergessen, eure Telefonnummer in die Mail mit reinzuschreiben. So, sofort geht es los mit Gary und Gary ist 18 Jahre. Hallo Gary. Hallo Domian. Gary, um was geht's? Also erstmal wollte ich sagen, dass deine Sendung also super ist. Dankeschön. Und dann halt, also das ist eher so ein Thema, also ich weiß nicht, ob ich Kontakt mit meiner Mutter aufnehmen soll. Mhm. Erzähl mal ein bisschen. Also so Vorgeschichte, so, also meine Mutter hat halt mit mir mitgeschlossen 7 Kinder. 7 Kinder? Ja, 7. Mhm. Und halt nur 2 leben bei ihr. Mhm. Und halt zum Beispiel ich und mein Bruder, also wir beide sind die Ältesten. Wir wurden halt sehr früh zu meinen Großeltern sozusagen abgeschoben von ihr. Ja, also du bist bei den Großeltern aufgewachsen. Ja. Und hattest während der Zeit auch als ganz kleines Kind keinen Kontakt zu deiner Mutter? Doch schon, die ersten 2 Jahre. Die ersten 2 Jahre, gut, das ist nicht lange. Ja, dann ist mit meinem Bruder halt ein Vorfall passiert. Was ist passiert? Er ist halt in der Badewanne ertrunken. Oh. Meine Mutter hat mir halt erzählt, dass das sozusagen ein Unfall war. Aber dann habe ich halt später herausgefunden, dass er es mit Absicht gemacht hat. Deine Mutter hat mit Absicht deinen Bruder ertränkt in der Badewanne? Ja, also sie hat mir erzählt, das Telefon hätte geklingelt, sie hätte mich rausgenommen und meinen Bruder drin gelassen. Mhm. Also das klingt natürlich schon mal scheinheilig und dann halt habe ich halt später rausgefunden, dass sie mich rausgenommen hat und ihn halt drin gelassen hat. Wie hast du das rausgefunden? Meine Mutter ist halt, also unsere ganze Familie sind eigentlich Engländer. Ja. Und halt meine Mutter war dann halt in England in der Psychiatrie. Und da habe ich das Gutachten gelesen. Ach so, also man ist da darauf aufmerksam geworden und man hat, gab es eine Gerichtsverhandlung? Nein, aber sie war halt in psychiatrischer Behandlung. Danach? Ja, sie war sehr oft, weil das war eigentlich das Einzige. Aber wie seltsam, dass es dennoch keine Gerichtsverhandlung gab. Ja, das finde ich auch ziemlich seltsam. Und nach diesem schweren Unglück, wie alt warst du da? 2 oder 3. Und dein Bruder? 1 oder 2. Und danach bist du dann zu deinen Großeltern gekommen? Ja, also das Jugendamt hat das dann so beschlossen und meine Mutter ist dann halt wieder nach England geflogen. Ja. Achso, und die Großeltern leben in Deutschland? Meine Großeltern, ja, die leben in Deutschland. Und dann bist du bei den Großeltern aufgewachsen? Ja. Wie viel Mal hast du dann nochmal Kontakt zu deiner Mutter gehabt? Ja, das war halt immer so zwischendurch telefonieren und halt, sie war halt meine Mutter und ich dachte immer, dass ich bei meinen Großeltern wohne halt. Also ich habe das erst auch nicht so verstanden, wieso, aber das habe ich erstmal so hingenommen. Aber gesehen hast du sie dann nicht mehr? Nein, also Nein. Lange Zeit nicht. Nur was haben denn, wie haben denn deine Großeltern dieses Unglück dir erklärt, dass dein Bruder... Also wie meine Mutter halt. Also so, die haben das so erzählt, wie meine Mutter mir jetzt erzählt hat. Also ein Unfall quasi. Ja, es war also ein Unfall. Aber letztendlich glaubst du das nicht? Na, also ich habe es ja nachgelesen, da hat sie das ja gestanden. Ach, sie hat es da sogar gestanden? Ja. Ja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Und dann ist sie nur in eine Psychiatrie für wie lange gekommen? Oh, das weiß ich, glaube ich. Ich glaube, ein halbes Jahr war sie da stationär und dann irgendwie ambulant oder ich weiß es nicht. Und warum hat sie das mit Absicht getan? Sie leidet unter dem Münchhausen-Syndrom. Halt. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Nee, erklär mal. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so aus ärztlicher Sicht jetzt so perfekt erklärt ist, ja. Aber halt, meine Mutter halt, die hat sozusagen kein Gewissen und sie lebt halt in ihren Lügen. Mhm. Also wenn sie etwas erzählt, und dann ist das auch so für sie. Ja. Obwohl das total unsinnig ist. Ja. Okay, ja. Aber daraus ist ja noch nicht zu erklären, dass sie ihr eigenes Kind ertrinken lässt. Ja, aber das war ja nur, also das ist ja theoretisch nur die Spitze vom Eisberg. Danach hat sie versucht, mich mit Schlaftabletten umzubringen. Sie hat meine Schwester versucht, aus dem Fenster zu schmeißen. Mhm. Also das ist, dass sie ihre Kinder nicht mag, das ist also... Deine Großeltern, sind das die, bei denen du groß geworden bist, sind das die... Ja, das sind die Eltern meiner Mutter. Das sind die Eltern deiner Mutter? Ja. Mhm. Wie sehen die denn deine Mutter? Was erzählen die über deine Mutter? Ja, also meine Mutter und ihre Mutter sind halt sehr im Streit. Ach so, die auch. Mhm. Ja. Mhm. Und da gibt es dann auch gar keinen oder kaum Kontakt? Kaum. Mhm. Ja. Das ist ja eine harte Geschichte, die du mir da erzählst. Ja, die ist halt... Das ist ja eine unglaublich harte Geschichte. Und jetzt überlegst du, soll ich Kontakt zu meiner Mutter aufnehmen, ja oder nein? Ja, schon nach vielen Versuchen, mit ihr Kontakt aufzunehmen, die leider gescheitert sind, überlege ich immer noch, weil es ist ja auch meine Mutter. Mhm. Wie lebt sie denn jetzt zurzeit? Sie lebt jetzt im Moment in England mit meiner jüngsten und meiner zweitjüngsten Schwester halt, mit ihrem jetzigen Mann. Ja, weißt du, was mich wundert? Wenn so schlimme Dinge vorgefallen sind in der Vergangenheit, dass die Behörden, sei es nun auch die englischen Behörden, dass die zulassen, dass deine Mutter... Weil Kinder hat, ja. Ja, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich leider auch nicht. Ja. Aber du weißt so um die näheren familiären Umstände, wie das da so ist, weißt du gar nichts. Also ich sehe immer hier und da Fotos und ich höre von meiner Oma, dass das und das passiert ist. Zum Beispiel, meine kleinste Schwester hätte sich angeblich mit dem Rasierer an dem Arm geschnitten. Mhm. Und da sind sie ins Schwimmbad gefahren, weil das Chlor reinigt. Mhm. Also das klingt nach mir, nach wieder so einem verdammten Anfall, den meine Mutter hatte und da versucht hat. Hast du denn mal ihr den Vorschlag gemacht, ob sie das möchte, dass ihr euch kennenlernt? Ja, also wir haben uns ja auch zwischendurch wieder kennengelernt, ne? Also wann habt ihr euch denn kennengelernt? Also als ich dann 12 war, da ist sie dann hier nach Deutschland gezogen für ein halbes Jahr. Ja. Aber die Zeit war dann halt nicht gerade meine schönste, weil da hat sie uns, mein Bruder und mich, ins Heim geschickt. Da hat sie dem deutschen Jugendamt erzählt, dass mein Opa, also ihr Vater, dann uns vergewaltigen würde, was natürlich nicht stimmt. Mein Gott. Hast du sie seitdem nochmal gesehen? Ja, wie sie dann abgereist ist. Aber das ist dann ja auch schon lange her. Ja, ziemlich lange. Ja. Erklär mal, versuch mir mal noch ein bisschen näher zu erklären, warum du Kontakt zu deiner Mutter haben willst. Du hast gerade gesagt, es ist immerhin deine Mutter, auch wenn so viele schlimme Sachen vorgefallen sind. Ja, versuch mir noch ein bisschen näher zu erklären. Also ich weiß ja, es ist meine Mutter und sie hat Fehler gemacht, die natürlich unentschuldbar sind. Sie hat Sachen erzählt, die eigentlich niemand ihr verzeihen würde. Aber man muss ja auch so sehen, sie ist ja auch krank. Mhm. Sie ist ja auch wirklich psychisch krank. Mhm. Und ich weiß nicht halt, ob das dafür eine Erklärung ist. Wahrscheinlich wird das, hoffen wir mal, dass das die Erklärung für all das ist, was sie getan hat. Wobei sie hat ja das Leben deines Bruders auf dem Gewissen. Na, also er wurde ja wieder reanimiert. Ach so. Er lebt ja wieder. Ach so, ich dachte, er wäre gestorben. Das hast du gerade so erzählt. Nein. Also er war ja schon tot und dann wurde halt wieder reanimiert. Ah, gut. Aber es hätte ja passieren können, ne? Ja, natürlich. Ja. Also Gary, wenn du so einen Drang hast, deine Mutter kennenzulernen, um die auch einfach mal vielleicht besser zu verstehen, um dir auch ein Urteil über sie fällen zu können, dann fahr doch dahin. Mach es doch. Was spricht dagegen? Ja, also ich könnte ja nicht zu ihr hinfahren, weil sie wohnt ja immer noch in England. Aber halt... Ja gut, du kannst doch irgendwann mal hinfahren. Warum nicht? Also zu meiner Mutter hinfahren? Ja, wie willst du denn sonst Kontakt, was willst du denn von Kontakt? Meine Mutter hinfahren würde ich jetzt nicht machen. Achso, ja, über welchen Kontakt reden wir denn? Telefonisch, Internet, keine Ahnung, irgendetwas so. Ja, wann hast du das letzte Mal denn mit ihr telefoniert? Das ist auch schon ein bisschen her, aber das war auch kein erfreulicher Kontakt. Was heißt denn ein bisschen? Wie jetzt? Ja, was heißt ein bisschen her? Wie her? Ein paar Monate, 3 Jahre oder wie? Ja, so gut 3 Jahre. Ja. Ja gut, also Gary, dann telefonier, dann ruf sie an. Wenn du den Drang hast und du das gerne möchtest, mach es. Warum bist du da gebremst? Ja, weil ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, weil vor 3 Jahren bei diesem Telefonat hat sie mich halt als ihren Sohn abgeschrieben. Hm. Gut, dann versuchst du es nochmal. Das heißt, wenn sie sich wieder entsprechend verhält, hast du neue Informationen und du kannst entsprechend auch deine Bewertung machen, was deine Mutter anbelangt. Ja. Zu verlieren hast du ja nichts. Ich dachte jetzt, du wolltest groß dahin reisen und dich mit ihr konfrontieren und auseinandersetzen. Das auf gar keinen Fall. Das auf keinen Fall. Also natürlich, versuch es doch. Versuch ein Telefonat mit ihr. Ich wage es nur zu bezweifeln, ob das viel bringt, wenn du schon so schlechte Erfahrungen gemacht hast. Aber dagegen spricht überhaupt gar nichts, das zu tun. Hm? Ja, aber es geht ja auch ganz was um meine 2 Geschwister, die dort leben. Die kenne ich ja so gut wie gar nicht. Ja, gut. Das ist die Jüngste. Ja, aber die lernst du auch nicht kennen, indem du mit deiner Mutter telefonierst. Na, aber dahin reisen ist auf gar keinen Fall eine Option. Okay. Ruf sie an, Gary. Sprich mit ihr und überleg dir vorher, was du fragen möchtest oder über welche Themen du mit ihr sprechen möchtest. Schreib dir das ruhig auf, damit du es nicht vergisst im Eifer des Gefechtes und dann mach den Versuch. Je nachdem, wie es ausgegangen ist, können wir ja nochmal sprechen. Okay? Okay. Gary, dann wünsche ich alles Gute und viel Erfolg. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr diese Nummer wählen oder mailen domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu Steffen. Steffen ist 44. Guten Morgen. Morgen, Domian. Steffen, um was geht's bei dir? Ich habe ein Riesenproblem, dass ich mit meinen Eltern keinen Kontakt mehr habe seit 3 Jahren, seitdem da was vorgefallen ist. Wie alt sind deine Eltern? Die Mutter ist jetzt 76 und mein Vater ist 80. Ja, da ist vor 3 Jahren etwas vorgefallen, sagst du? Ja, ich habe da eine riesen Dummheit gemacht vor 3 Jahren und... Was denn? Ein Diebstahl. Erzähl mal. Was war da genau? Geld weggenommen. Du hast ihnen Geld weggenommen? Ja. Wie viel? Circa 2000 Euro waren das damals. Sind deine Eltern wohlhabend? Nee, ganz normal. Ganz normale Arbeiterfamilie. Arbeiterfamilie, heißt 2000 Euro ist eine Stange Geld. Wo hast du die weggenommen? Da ist von zu Hause und da ist vom Konto. Also es lag bar zu Hause rum und du bist dann auch an das Konto deiner Eltern... Bitte? Wo ich da zu Besuch war. Ja. Und du bist an das Konto deiner Eltern gegangen? Ja. Hast du da eine Vollmacht? Nee, mit PIN-Nummer. Mit Karte normal am Automat. Du wusstest die PIN-Nummer? Ja, ja. Warum hast du das gemacht? Eine dumme Vorgeschichte, die passiert war und sollte eine Haftstrafe antreten damals. Du sollst eine Haftstrafe antreten? Wusste nicht wie, wo und was und hab gedacht, ich mache einfach mal fort. Also du wolltest das Geld haben, um zu fliehen, um die Haftstrafe nicht antreten zu müssen? Ja, fliehen klingt ein bisschen dramatisch, aber... Aber so war's? Ja, so war's gewesen. Und bist du geflohen? 4 Wochen und dann bin ich normal wieder zurück. Freiwillig oder hat man dich gefasst? Nee, es lag ja kein Haftbefehl vor. Ach so, und welche Haftstrafe hast du denn angetreten? Wie, welche Haftstrafe? Ja, wie lange musstest du denn in Haft? Ich bin von Januar 2007 bin ich 1 Jahr dann. Ich hätte im August wieder normal rauskommen können, wegen guter Führung, aber... Ja, weswegen bist du überhaupt verurteilt worden? Ja, es war ohne Diebstahlgeschichte, aber die Vorgeschichte war arbeitsmäßig mit, wie soll ich das sagen, mit Einbringen von Ausländern nach Deutschland. Ich bin damals Taxi gefahren und... Einbringen von Ausländern? Du hast also ausländische Menschen nach Deutschland geschleust? Ja, das klingt auch wieder so dramatisch. Wir haben die ganz normal befördert. Wer ist wir? Na, Taxikollegen. Was heißt ganz normal befördert? Von wo nach wo? Vom Bahnhof oder an der Grenze gestanden und irgendwelche Tschechen haben die rübergebracht damals. Und wir haben sie dann in die Großstädte ins Asylantenheim gebracht. Ach so, ihr habt die also von dem damals ziemliche Wellen geschlagen und von der polnischen tschechischen Grenze, das war dann noch, wie lange liegt das zurück? Das war von 90 bis 97. Ach so. Und 97 hat mich dann der Grenzschutz erwischt und da hatten die uns aber schon beobachtet, alles im Prinzip, weil wir viel an der grünen Grenze gestanden haben im Prinzip. Dann habt ihr da mit eurem Taxi gestanden? Du auch? Ja, ich hatte die Verbindung gehabt in Polen und Tschechien. Und wie viel mussten die Leute denn immer zahlen, um von der... War ganz normaler Taxitarif war das. Ehrlich? Ja. Kann ich gar nicht glauben. Ja, ich habe an der Geschichte habe ich gar nichts verdient. Gar nichts verdient? Wir haben einen ganz normalen Taxitarif gemacht, weil ja die Geschäfte nicht so gut liefen. Und von den normalen Taxifahrten in der Stadt konnte man ja nie überleben damals, groß. Ja, wieso sagst du, du hast gar nichts verdient? Ein bisschen hast du dann ja verdient daran. Ja, vielleicht mal, das waren ja damals D-Mark-Zeiten, 100 D-Mark oder was. Mhm. Aber aufgrund der Stunden, die ich unterwegs war, habe ich eben gesagt, wenn als Beispiel München 1100 oder 1200 D-Mark waren, habe ich gesagt, da fahre ich für 1300 oder was. Mhm. Also die Leute wollten auch schon mal so, du hast gestanden, wo genau, an welcher Grenze, polnisch-tschechisch, in welcher Höhe ungefähr? Ja, wo genau, an welchem Ort der Grenze? In der Nähe von Berlin oder im Bayerischen? Nee, oder wo? Im Görlitzer Raum. Görlitzer, ja. Und von da aus waren die Wünsche, dass die Leute auch schon mal weitergefahren werden wollten? Normal in die Asylantenheime oder zu irgendwelchen Familien, die hatten. Und die hatten dann so viel Geld, dass die 1000 D-Mark damals für eine Taxifahrt ausgeben konnten? Ja, das haben die Schleuser bezahlt, die rübergebracht haben. Mit denen hatte ich mich damals vorher getroffen und... Ach so, da waren dann noch andere Leute eingeschaltet. Also schon eine kriminelle Geschichte, für die du dann verurteilt worden bist. Naja, ich habe dann eine mehrere Bewährungsstrafe gekriegt. Mhm. Eine Strafe von 5 Jahren praktisch, die es gab. Mhm. Die hat sich aufgrund, weil dann noch eine andere Geschichte war, dann nach der Taxi-Geschichte hatte sich das immer verlängert. Und deswegen hat sich das bis 2006 hingezogen. Also hattest du schon einigen Dreck am Stecken. Naja, sozusagen. Und hast dann noch, bevor du die Haftstrafe antreten konntest, hast du deine Eltern beklaut? Richtig. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Wie war denn dein Verhältnis vorher zu deinen Eltern? Es war eigentlich, mein Vater hatte das nie gewusst mit der Taxi-Geschichte alles. Der hat das dann später erfahren. Das hatte die Mutter immer hinterm Berg gehalten. Das Verhältnis war eigentlich relativ normal und gut gewesen. Ach so, die Mutter war eingeweiht in die Sachen? Die Mutter und meine Geschwister. Die wussten dann auch, dass du verurteilt worden warst? Ja, die Taxi-Geschichte wussten die, aber hinterher die anderen Geschichten. Die wussten sie nicht, die anderen Geschichten? Nee, die hatte meine Mutter immer versucht abzublocken. Aber sag mal, schämst du dich nicht, deine Eltern, wenn das auch keine reichen Leute sind, den 2000 Mark oder Euro, was es war, zu klauen? Ja, natürlich, aber damals hatte ich so einen Kurzschluss und keine andere Chance gesehen oder Möglichkeit oder ich weiß es auch nicht, was mich damals geritten hatte. Ja, aber da gibt es ja gar keine Entschuldigung für. Du warst ein erwachsener Kerl und so, das haben deine Eltern natürlich dann gemerkt. Ja, weil ich an dem Abend dann oder an dem Nachmittag weg bin, einfach ohne was zu sagen. Genau. Gab es denn danach nochmal einen Kontakt mit... Nee, überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Seit 3 Jahren, jetzt ist Funkstille. Ist Funkstille. Hast du dich denn bei deinen Eltern mal entschuldigt? Ich hatte aus der Haft, hatte ich mal einen Brief geschrieben, aber da kam keine Reaktion. Was stand denn in dem Brief drin? Ich habe ganz normal, auf das Thema bin ich nicht weiter eingegangen. Ich hab nur versucht, mich in irgendeiner Form zu entschuldigen. Aber du bist auf das Thema nicht eingegangen. Wie willst du dich dann entschuldigen? Ja, ich hab jetzt nicht direkt geschrieben, hier, der Diebstahl tut mir leid oder was. Ich habe in der Richtung geschrieben, dass das eben riesengroßer Blödsinn von mir war, was ich im Sommer 2006 gemacht habe. Und dass ich mich dafür entschuldigen will und... Da haben sie nicht drauf geantwortet. Kam nie eine Reaktion. Wohnst du in der Nähe, deine Eltern? Nee, ich bin 600 Kilometer weg. Aber das geht ja schon sehr ans Gewissen und das beschäftigt dich. Ja, ich hab dann eine sehr gute Freundin, mit der ich immer viel telefoniere, weil ich, wo ich jetzt hier bin, bin ich ganz alleine. Mhm. Hab keine Kontakte, keine Freundin, nicht. Okay, meine Frage war, ob das dein Gewissen sehr belastet, die Geschichte mit den Eltern. Die belastet mich schon, weil irgendwo ist es ja doch die Familie. Und wenn ich das bei anderen sehe, Weihnachten oder Geburtstage, wenn man alleine ist und keinen Kontakt hat. Und wie gesagt, die hatte eben gestern wieder mit mir gesprochen und weil es ihrer Mutter auch nicht so gut geht, dann hat sie gesagt, ob ich das nicht mal ins Reine bringen wollte. Und ich sage natürlich, weil das sagte, weil der Vater gesundheitlich ganz schön abgebaut hat und schlecht aussieht. Steffen, dann mach Folgendes. Dann schreib den alten Leuten nochmal einen Brief. Und schreib es aber noch konkreter. Sprich genau das mit dem Geld an und entschuldige dich nach allen Regeln der Kunst und bitte um Verzeihung, bitte, dass man sich wieder sehen kann und dass du deine Eltern, das sind alte Leute, dass du mit ihnen im Frieden sein möchtest. Schreib es wirklich von Herzen, dass sie das auch merken, dass es nicht einfach nur so dahingerotzt ist. Führst du jetzt ein ordentliches Leben? Eigentlich ja, ich habe Wohnung, ich gehe normal arbeiten und... Keine krummen Sachen? Nee. Okay, das werden deine Eltern aufrollen, das kannst du ja auch alles hinschreiben. Und bitte sie ganz einfach um ein Gespräch, ob du mal anrufen darfst oder mal vorbeikommen darfst. Durch den Mist, den ich damals gemacht habe vor 3 Jahren, das Dumme, dass das eben erstmal das Vertrauen weg und das natürlich nie wieder so werden wird, wie es mal war mit natürlich, der Familie. Klar. Aber was bleibt einem anders übrig, als dann jetzt nochmal und vielleicht noch eindringlicher um Verzeihung zu bitten? Wenn du dich nicht so gut ausdrücken kannst, dann kannst du ja deine Freundin vielleicht bitten, dass die dir hilft bei dem Verfassen des Briefes. Mhm. Aber mach es. Stell dir mal vor, dein Vater oder deine Mutter würde schwer krank und einer würde sterben. Und wenn du dir dann Vorwürfe machen würdest, ich habe es nicht genug versucht, dann ist es sehr, sehr, sehr schlimm, weil dann kann man nichts mehr machen. Das war ja der Grund, weil sie mir ins Gewissen geredet hatte. Sagte, wenn man dann irgendwie wegfallen, du wirst dir das nie verzeihen. So sehe ich es auch. Dass ihr in Frieden auseinandergegangen seid. Also Steffen, oder das geklärt habt. Genau. Also schreib ihnen. Schreib ihnen und dann gucken wir weiter. Und ich hoffe sehr, dass deine Eltern auf dein Schreiben eingehen. Okay? Ja, und wenn da auch wieder keine Reaktion kommt? Dann telefonieren wir beide nochmal. Okay? Mhm. Setz dich hin, schreib und weg mit dem Brief. Alles okay, Damian. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Viel Erfolg, Steffen. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, ich sehe gerade das Fernsehen hier, den Vorspann. Der Vorspann, den WDR-Fernsehen läuft, und da seid ihr auch schon. Willkommen, ihr lieben Fernsehzuschauer. Wir sind heute aber wirklich enorm spät dran. Das wusste ich gestern nicht, aber es steht, glaube ich, schon in den Fernsehzeitschriften. Dass ich es nicht gesagt habe, das bitte ich zu entschuldigen. Also, jetzt sind wir da. Also ihr seid jetzt auch da, es freut mich sehr. Wir haben hier im Radio schon angefangen mit einer freien Themennacht, wie immer freitags. Und da machen wir jetzt auch mit weiter, 0800 220 5050. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und verbunden bin ich jetzt mit Robert. Robert ist 20. Hallo Robert. Ja, morgen Robert. Morgen. Hallo Robert, um was geht's? Es geht um meine Freundin und ihren immer stärker werdenden Fetisch. Wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist 19. 19, was für ein Fetisch hat sie? Ja, der Fetisch hat sich halt immer mehr ausgebildet. Also es wird halt immer stärker, der Fetisch. Ich bin jetzt schon an einen Punkt angekommen, wo sie quasi schon die Peitsche rausholt. Ach so, also so ein bisschen sadomaso-mäßig. Ja, also sie versucht es noch. Also sie, so weit sind wir noch nicht. Sie peitscht dich oder sollst du sie peitschen? Sie mich. Sie dich? Sie ist der dominante Part, also kann man ganz klar sagen. Wie weit geht's denn schon zurzeit? Ja, zurzeit hat sie halt schon Ledersachen an. Also hat sie sich entsprechend ausstaffiert? Ja, also auch ab und zu holt sie schon die Kerze raus. Das heißt die Kerze, was macht sie mit der Kerze? Ja, heißer Kerzenwachs über die Brust gießen. Ja. Und halt so welche Sachen, also das hört sie halt ungemein an. Ja, wenn du da liegst und wimmerst. Ja, wimmern tue ich jetzt nicht. Naja, also, gut. Ist noch nicht so schlimm, dass es in den Schmerz ausartet. Also so kann man das. Tropft sie dir den Kerzenwachs denn nur auf die Brust oder auch ein bisschen tiefer? Es kommt auch mal vor, dass es tiefer geht. Das tut dann wirklich weh. Ganz tief? Ja, ganz tief. Auf den Penis? Ja, aber... Auf die Eichel? Da schreite ich dann auch ein. Ja, kam auch schon vor. Und das ist heftig, das ne? Das ist wirklich nicht weiter zu empfehlen. Ne, Nee, glaube ich. Das ist nicht so schön. Ja. Was ist mit der Peitsche? Hat sie sich eine Peitsche schon gekauft? Ja, also vielmehr, sie hat sie von ihrer Freundin, sagt sie. Ja. Ding roch brandneu, also das kann nicht sein. Das muss sie sich selber geholt haben. Wie sieht die aus? Das ist, wenn ich das richtig weiß, ist das eine neunschwänzige Katze, nennt man das. Ah, also ja, mit ja. Mehreren... Ja, Freunden, ja, genau. Ne? Ja. Und hat sie die schon so ein bisschen versucht anzuwenden bei dir? Ja. Wie hat sie es gemacht? Ja, durchgezogen, kann man sagen. Ne? Also wohin? Auf den Rücken, auf die Brust, auf den Hintern. Auf den Hintern? Hallo? Robert? Ja? Ja, da war gerade eine Störung in der Leitung. Das hat eigentlich ganz harmlos mit dir angefangen. Also, wie lange seid ihr denn schon zusammen? Wir sind seit 6 Monaten zusammen. Ach so, frisch, sehr frisch. Ja. Und die ersten Wochen oder so, gar nichts? Ja, also das fing halt damit an, dass sie halt erstmal sagte, sie will was ausprobieren. Mhm. Also mit dem Spruch hat sie mich dann quasi da reingedrängt. Glaubst du, dass sie es ausprobieren wollte oder glaubst du, dass sie das schon mal gemacht hat mit einem anderen Typ? Ich glaube nicht, dass sie es schon mal gemacht hat. Also dafür wirkt sie auch zu unerfahren damit. Ja. Also bist du jetzt das Versuchskaninchen? Ja, kann man quasi sagen. Und dann hast du so ein bisschen gesagt, okay, ich mach mal mit. Ja. Und wo war der Punkt, wo du schon gemerkt hast, das ist nicht meine Welt? Als sie meine Schamhaare mir gefärbt hat. Die Schamhaare hat sie dir gefärbt? Wie hat sie die denn gefärbt? Das ist jetzt ein bisschen lustig. Grün-rot. Grün-rot? Ich bin sogar zweifarbig. Ja gut, ja. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm, das tut ja nicht weh. Nee, aber es ist schon peinlich, wenn man nur daran denkt. Ne? Spielst du Fußball? Nee, das wäre, ich überlege, ob der irgendwie... Nee, also es kommt nicht vor, dass ich in die Dusche komme und jemand anderes. Also ich habe es schon einem Freund von mir erzählt und da kriegt er überhaupt kein Verständnis von dem. Also der kam dann mit dem Spruch, hat einen Scheiß erzählt, dann soll sie sich ein Häschenkostüm anziehen, die Ostereier hast du. So weit kriege ich dann reingedrückt. Kann da wirklich mit keinem drüber reden. Also, das fandst du dann schon gar nicht mehr so lustig, als sie die. Wie ist das ein aufwendiges Färbeverfahren, so wie Haare färben, so richtig mit Professor? Ja, ich weiß jetzt nicht ganz, wie sie das gemacht hat. Ich hatte dabei sogar die Augen verbunden. Also. Du hast ihr dabei die Augen verbunden? Sie mir. Sie dir, achso. Ja, also sie hat zwar gesagt. Um die Überraschung dann auch zu machen, ne? Ja, wenn du jetzt. Sie hat gesagt, sie färbt und hat mir aber halt nicht gesagt, wollte halt nicht sagen, was dabei herauskommt. Jetzt hast du auch mal bunte Schamhaare. Ja, es geht im Prinzip geht's ja eigentlich eher nur um die Haare am Hoden, also die Sackhaare. Ach so. Der Rest interessiert sie eigentlich gar nicht. Ach so, der Rest interessiert sie nicht? Nee. Ach so. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Ja, also die Geschmäcker im sexuellen Bereich sind sehr bizarr bisweilen. Überhaupt Frauen, also sie selber ist ja total glatt rasiert. Ja. Also von daher verstehe ich das auch gar nicht und ist ja eigentlich nicht so üblich mehr, dass man, dass die Schamhaare stehen bleiben. Ne? Naja, also kommt ein neuer Trend, dass sie wieder stehen bleiben, bei den Kerlen, ja. Bei den Kerlen zumindest. Ja, ja. Das war ganz lässig, aber... Ja, also gab es denn auch so in Sachen, als es dann ein bisschen härter zuging, wo du auch schon gemerkt hast, das gefällt mir nicht? Ja, das ist halt, als sie anfing, Ledersachen auszupacken. Ledersachen? Ja, sie hat noch so ein ganz lustiges Gimmick, so ein Morgenstern. Morgenstern, was ist das? Ja, so ein, kennt man doch aus Ritterfilmen und sowas. Aber das Ding ist jetzt nur aus Plastik, also ja. Ist jetzt nicht so, dass sie jemand damit den Kopf einschlägt, ne? Ach so. Ist ja auch ein bisschen gefährlich. Ja, was macht sie damit? Ja, sie schwingt das Ding eigentlich nur rum und tut halt auch starke Frau. Ach so. Also, die Lederklamotten, ist das so eine Ledercorsage oder was sie da anhat? Das ist ein Leder-BH und Lederhöschen. Ja. Musst du auch Leder anziehen? Nee, ich nicht. Nee, gar nicht. Macht dir überhaupt der Sex mit dir noch Spaß? Ja, ja, klar. Also das Sexleben, das ist total ausgefüllt. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, wenn sie dann mit solchen Sachen anfängt, dass dir dann die Lust vergeht. Ich höre nämlich daraus, dass das nicht dein Ding ist, oder? Nee, also das ist nicht mein Ding. Also Wie soll ich das erklären? Also das Sexleben war schon immer aufregend. Und wir probieren auch verschiedene Stellungen durch und das ist eigentlich auch nie langweilig. Okay. Also von daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dir jetzt was fehlt. Okay, aber ist es richtig, dass du hundertprozentig nicht auf diese Sadomaso-Geschichten stehst? Nee. Das ist nicht deine Sexualität. Ja, also das mit dem Sadomaso, das ist ja jetzt, kann man sagen, das ist jetzt noch nicht wirklich etabliert. Achso, das sind nur so Randspielereien. Ja. Das ist nicht immer so. Ja. Es gibt auch ganz normalen Sex, so wie man es normal nennt. Das ist halt jetzt seit, mit der Peitsche ist es jetzt seit einem Monat, anderthalb Monaten knapp ungefähr. Wenn deine Freundin dir den Hintern peitscht. Ja. Ja, so extrem. Naja, okay, mal. Ist das, kannst du sagen, das macht mich null an, oder gibt es da doch so einen Moment, wo du denkst, na, doch ein bisschen scharf, dass sie es macht? Ja, also, es ist jetzt nicht abtörend ohne Ende. Also, das, ich meine, sie ist ja auch wirklich sexy. Also, ist nicht so, dass ich mich jetzt über sie an sich beschwere oder so. Mhm. Oder was sie da mit mir im Bett anstellt. Also, es ist wirklich ausgewogen mit ihr, kann man sagen, der Sex. Aber also, das Peitschen selber bringt dir eigentlich null. Das ist quasi wie so ein Nullfaktor. Ja, und das mit dem heißen Wachs bringt ja auch nichts. Nee. Das tut einfach nur weh. Hat sie dich auch schon angekettet ans Bett? Ja, das ist jetzt ihr neuester Trend. Ach so. Das hat sie jetzt dreimal oder so ausprobiert. Hat sie mich ans Bett gefesselt. Und dann halt dabei ihre Peitsche ausgefallen. Ich vermute mal, dass die Kleine sehr, sehr scharf ist auf diese SM-Richtung. Und dass, wenn das wirklich die Anfänge sind, dann kommt da noch ein gewaltiger Schub, was die gerne macht und worauf die steht. Ja, und ich brauche halt oder suche halt irgendwas, wo ich entgegenwirken kann. Ne? Ja, das ist aber ein großes Problem, Robert. Ich sag dir, da gibt's irgendwann keinen Kompromiss mehr. Entweder steht man drauf oder man steht nicht drauf. Entweder turnt's einen an, so wie mit dem Wachs, oder es turnt einen nicht an. Ich habe mir schon gedacht, dass ich sie vielleicht irgendwie schocke und dann es zu extrem mache und dann sagt er, ja gut, das reicht mir jetzt auch. Was wäre denn ein Schock für dich? Ich weiß nicht, was man da alles rausholen kann, aber ich denke mal, wenn ich einen Besuch im Sexshop mache, da finde ich bestimmt irgendwas. Ja, das Problem ist ja, sie will ja in der dominanten Rolle sein. Das heißt, du kannst sie ja gar nicht großartig schocken, das musst du dann aushalten, wenn du sie schocken willst. Ja, sie kommt ja gern mit dem Spruch, nimm's hin, ich bin der dominante Part und du bleibst devot. Ja, siehst du. Und das gefällt dir doch eigentlich nicht. Nee. Ne? Eigentlich möchtest du gleichberechtigt sein wärst du vielleicht sogar eher lieber der Dominante? Nein, also... Gleichberechtigt. Also in unserer Beziehung an sich ist sie jetzt überhaupt nicht dominant. Also sie ist total kompromissbereit. Ja, aber das ist im Sex, da ist es dann plötzlich ganz anders. Das ist halt so bei Menschen, die das mögen. Ja. Hör mal, guck dir die Sache an, mach es mit, solange es möglich ist. Wenn du merkst, dass sie immer mehr abgeht auf solche Sachen und du wirklich keinen Bock drauf hast, mach es nicht mehr mit. Ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das für mich ein Trennungsgrund wäre. Nee, aber dann muss sie, ich meine, irgendwann funktioniert eure Sexualität nicht mehr, wenn sie partout das so machen will. Und du bist ein Partner, der das wirklich nicht will. Habt ihr da keinen Berührungspunkt irgendwann? Aber vielleicht ist es ja auch nur bei ihr so eine Anfangsspielerei und das Ganze ergibt sich dann auch schon wieder irgendwie. Vielleicht findet ihr doch einen Weg. Aber ich würde an deiner Stelle auf keinen Fall zu krasse Sachen mitmachen, wenn mir die nicht gefallen würden. Ja, wenn ich halt mit ihr darüber reden will oder quasi mal ein bisschen ihr sage, dass sie mal vielleicht ein bisschen weniger macht, dann wird sie schon richtig aggressiv, kann man schon sagen. Also, da haben wir es. Ein bisschen... Also da verwandelt sie sich schon ein bisschen. Ich würde es nicht ihr zuliebe machen. Nicht? Nee. Ja, aber das ist das Problem. Ich liebe sie. Also, weißt du, in Sachen Sexualität kann man natürlich ein bisschen mal für den anderen zuliebe machen, aber da bewegen wir uns ja schon in einen Bereich rein. Also ich würde mich nicht für jemanden versohlen lassen. Nee. Ja. Wirklich nicht. Ja gut, also das mit dem Versohlen, das klingt jetzt... Nee, Es ist noch harmlos. Habe ich verstanden. Ich habe es übertrieben ausgedrückt. Deswegen sage ich, guck's dir mal an, lass es mal sich so weiter ein bisschen entwickeln, aber zieh irgendwo für dich die Grenze. Dass du sagst, pass mal auf, Mädel, so weiter geht's nicht mit mir. Ist nicht meine Welt. Wir können allen Scheiß machen, aber das nicht. Naja, aber das habe ich halt schon gemacht und dann gab's halt unseren Beziehungsstress erstmal. Also wir hatten das verwundert mich auch. Also wir haben wirklich keine Streits. Also ich kann mich jetzt gar nicht zurückerinnern an die 6 Monate, wo wir überhaupt mal einen Streit hatten. Oder ja, aber dann ist das euer Wunderpunkt. Weißt du, Sexualität ist so eine Macht, es ist so was Mächtiges. Wenn das nicht stimmt, da sind schon Millionen von Beziehungen zerbrochen dran. Ja, das mag sein. Ja, wenn du das einmal im Kopf hast und das willst, da hält dich nichts auf. Da hilft keine Vernunft der Welt, gar nichts. Da willst du das Ding durchziehen. Also, ich würde dir sagen, mach es mal eine Weile noch mit, guck's dir an, teste aus, wie weit du gehen kannst, wo es für dich noch erträglich ist. In dem Moment, wo es dich wirklich abturnt und du denkst, ich mach's nur noch für sie, hör auf, zieh die Grenze und dann muss man gucken, was sich daraus entwickelt, ob sie dann krass ist und sagt, ja, Schluss, war's. Ja gut, dann werde ich halt wirklich mal eine ganz krasse Grenze ziehen. Ja. Obwohl das jetzt auch nicht wirklich in meinem Interesse liegt. Ne? Ja, ja, klar, sicher, aber du, anders geht's ja nicht. Ja. Ja, gut. Ja, wie lange, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange dein farbiger Sack aussehen wird, farbig aussehen wird. Ja, das weiß ich auch nicht. Also, sie hat schon, das kriegt man auch nicht weggewaschen oder sowas. Nee, wenn das richtig Farbe ist, hast du da ein paar Wochen Späßchen dran. Ja, also ich muss da ja selber schon drüber lachen. Das ist jetzt, sieht ja auch irgendwo witzig aus, aber das will ich natürlich nicht zeigen. Geh doch mal an einen FKK-Badestrand, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird. Ich glaube, da werde ich als Osterhase zeichnen. Robert, in all diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Ja gut, ich danke dir. Mach's gut, tschüss. Arzt. Okay, tschüss. Ciao. Das war Robert mit den bunten Eiern. Hier ist Frank 45. Hallo Frank. Hallo Domian. Hallo Frank. Um was geht's bei dir? Bei mir, ich habe vorgestern meine Frau verloren. Vorgestern? Ich hatte auch gestern schon angerufen, wo ich vom Krankenhaus zurückkam. Um kurz nach 12. Ist deine Frau plötzlich verstorben? Ja, an Krebs. Das heißt, eine gewisse Krankheitszeit lag schon hinter ihr? Richtig, ein halbes Jahr an Krebs. Halbes Jahr. Und ist auch elendig dran kaputt gegangen, auf Deutsch gesagt. Welchen Krebs hatte sie? Lungenkrebs. Lungenkrebs. Und das hat man vor einem halben Jahr erst diagnostiziert? Richtig, und da war es schon zu spät. Da hatten sie versucht, mit Chemo noch zu machen, aber haben nichts mehr erreicht mit. Wie hat sie das bemerkt? War es eine Routineuntersuchung oder hatte sie Schmerzen? Routineuntersuchung, und sie hatte gesagt, dass sie Lungenschmerzen hatte. Und daraufhin haben sie so richtig auf den Kopf gestellt. Hm. Wie alt ist deine Frau geworden? 43. Vorgestern, sagst du, ist sie gestorben? Ja, abends. Und dann bin ich so kurz nach 12 die Nacht nach Hause gekommen und hab dann gestern mal angerufen bei dir. Mhm. Bin gestern ja auch nicht dran gekommen, weil auch noch heute zum Glück. Ja. Ist sie im Krankenhaus gestorben? Ja. Warst du dabei? Ja. Wie war ihre letzte Stunde? Ist was ruhig oder hat sie sich sehr gequält? Ja, trotzdem der Medikament ist da doch so schlimm gewesen, dass sich doch ein bisschen umgequält hat noch. Mhm. Dass sie nicht mehr da war. Was? Und die Nimmenspeichen habe ich auch innerlich die Leere jetzt seitdem. Bitte? Ich habe jetzt auch jetzt so die innere Leere. Ich habe die letzte Nacht auch nicht geschlafen. Ja, ja. Mal gucken, wie die Nacht wird. Ja. War denn deine Frau bis zum Schluss bei Bewusstsein? Ja. Sie war bis zum Schluss bei Bewusstsein. Ja. Dann war sie im Koma gegangen und dann nach einer halben Stunde hat der Körper aufgehört. Hm. Habt ihr Kinder? Nee. Wie lange wart ihr zusammen? 10 Jahre. 10 Jahre. Hm. Ja. Und leider keine Kinder, wo ich mich jetzt dran hängen könnte und sagen könnte, dann lebe ich jetzt für weiter. Hm. Deswegen habe ich jetzt auch innerlich ein bisschen die Leere, sag ich mal. Ja, ja, natürlich. Wo man so ein bisschen Halt jetzt verloren hat und auch keine Familie hat in der Umgebung. Es gibt keine nahen Verwandten, keine Eltern mehr oder Brüder. Hier, wo ich wohne, nicht. Nee. Nein. Bin ich jetzt auf mich alleine gestellt zurzeit. Auch keine ganz engen Freunde, die... Doch, 3 Stück und die haben mich seitdem jetzt unterstützt. So, gestern ja. Haben wir... Aber dennoch ist man... getroffen und heute Abend, gestern Abend, kann man ja sagen, bin jetzt um 11 Uhr Abend nach Hause gekommen. Ja. Seitdem sitze ich jetzt wieder hier und bin am Grübeln. Ja. Hast du, Frank, mit deiner Frau in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass sie so krank ist, dass sie sterben wird? Ja, ich habe schon darüber gesprochen. Wir haben jetzt gar nicht drüber geschwiegen. Wieder auf. Haben auch darüber gesprochen, wie das sein könnte, wie das am Ende gehen könnte. Hatte sie Angst davor? Ja. Ja. Hm. Hast du denn den Eindruck, dass sie trotzdem relativ friedlich dann eingeschlafen ist? Oder waren die letzten Minuten schon schwer für sie? Es war sehr schwer, mit Schmerzen. Dann ist sie in Koma gefallen und hat der Körper irgendwann dann aufgegeben. Hm. Hat aufgehört. Hm. Wie lange bist du dann noch bei deiner Frau geblieben, als sie verstorben war? Ja, die ist 10 Uhr verstorben und halb 12 bin ich weggefahren. Ne? Halb 12. Ja. Und war kurz nach 12 zu Hause und dann hatte ich dann bei dir angerufen. In der Hoffnung, dass ich gestern die Nacht dann noch mit dir sprechen könnte, aber hat nicht geklappt gestern. Wie war eure Zeit, wie war eure Ehe, wie waren eure Jahre? Schön. Schön. Schön, wir haben alles richtig genossen, ob wir jetzt in Urlaub waren oder zu Hause, miteinander. Also war eine schöne Zeit. Ich würde sagen, ich würde es nicht missen, aber leider ist das jetzt alles Vergangenheit. Lungenkrebs, da denkt man natürlich gleich immer an Rauchen und Raucher. War deine Frau Raucherin? Nee, nein. Wir waren beide nicht. Keine Raucherin. Nee, war sie nicht, ich nicht. Und Krebs hat nicht unbedingt was mit Rauchen zu tun. Das haben die Ärzte klar gemacht. Nein, nein, nicht unbedingt wirklich. Aber man denkt es halt so im ersten Moment immer. Richtig. Jetzt sind ja ganz viele organisatorische Sachen stehen ja bevor für dich. Du musst dich ja zum Beispiel um die Beisetzung kümmern. Ja, richtig. Hast du das heute schon im Laufe des Tages gemacht? So einiges habe ich dann schon gemacht heute. Wann wird denn die Beisetzung sein? Wahrscheinlich, so wie es aussieht, Mittwoch. Mittwoch. Mhm. Das wird dann eine kleine Beerdigung sein, wenn ihr nicht so viele Leute um euch herum habt. Die ganzen Verwandten haben wir nicht viele, aber wahrscheinlich unsere Freunde werden wahrscheinlich alle dann da sein. Ja. Im Freundeskreis eben. Hast du Angst vor der Beerdigung? Bisschen, wenn ich ehrlich sein soll, ein bisschen schon. Ja. Das ist ja aber auch verständlich, weil dann ist man ja nochmal konfrontiert und die Trauerfeier, das ist traurig und das Begräbnis ist natürlich auch schlimm. Ja, weil man dann verendgültig die weg ist. Hast du denn überlegt, dass du deine Frau nochmal, bevor sie beerdigt wird, nochmal sehen möchtest? Das will ich gucken, das will ich auf mich zukommen lassen. Das mal gucken, wie es mir den Tag geht und dementsprechend will ich das dann so spontan entscheiden. Will ich mich jetzt noch nicht festlegen. Ja. Naja, lege ich mich fest und mache es doch anders. Deswegen will ich es auf mich zukommen lassen. Wenn du mit deiner Frau darüber gesprochen hast, dass sie so schwer krank ist und sie wahrscheinlich sterben muss, hat sie für dich irgendwas gesagt, zu dir etwas gesagt? Hat sie einen Wunsch geäußert? Hat sie irgendetwas? Dass ich nicht so lange trauern soll. Ich sollte dann auch irgendwann nach einer gewissen Zeit mich auch nach neuen Partnern umgucken. Hat sie gesagt? Hat sie gesagt, ich soll möglichst nicht so viel trauern. Aber wir haben uns so gern gehabt und haben viel Gutes unternommen. Das wird wahrscheinlich eine lange Zeit dauern, bis ich überhaupt wieder was machen kann. Ja, das glaube ich auch. Das ist auch normal. Aber ich finde es, wenn ich sowas höre, da habe ich großen Respekt vor, dass deine Frau das gesagt hat. Das zeugt von so viel Liebe, dass sie nicht egoistisch irgendwie will, dass du ewig trauerst und traurig bist, sondern dass sie dein Glück will. Das ist was sehr Schönes. In der Hinsicht hast du recht. Ihr habt gesagt, ich soll weiterleben und nicht in der Vergangenheit leben, sondern in der Zukunft gucken. Natürlich wirst du das eine Weile machen, das ist ja auch normal, dass man traurig ist und auch in die Vergangenheit guckt. Und niemand kann sagen, wie lange das dauert. Jeder Mensch trauert anders. Bei manchen geht es schneller und darüber darf man auch nicht urteilen. Bei manchen dauert es Jahre und Jahre, man weiß es nicht. Ein Bekannter ist auch die Frau verstorben, der hat erst nach 8 Jahren überhaupt Gedanken gehabt, sich mit einer anderen Frau anzusprechen. Also wie du schon sagst, der eine ist schneller drüber weg und der andere da hat eben auch länger für. Genau. Mal gucken, wie das bei mir ist. Also ich finde jetzt wichtig, wenn jetzt die Trauerfeierlichkeiten vorbei sind nach dem Mittwoch, dass du, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du versuchst, dein Leben zu organisieren und Dinge zu tun, dich in gewisser Weise abzulenken, dass du nicht nur zu Hause sitzt und traurig bist und nicht nur in die Vergangenheit denkst. Ja, ich habe ja einige Freunde. Und wie gesagt, zum Negativen kommt ja dadurch, dass ich ja durch eine Krankheit selber früher Rentner bin und jetzt auch dementsprechend viel Zeit habe, um halt auch negative Gedanken durchkommen. letzte habe ich nicht verstanden. Und deshalb negative? Nee. Dadurch, dass ich Frührentner bin, kommt öfter das Negative halt durch. Und das sind eben die Traurigkeit. Ja, ja. Geht dann eher durch mit mir als das Schöne und das Gute, wo ich dann denken soll. Was hast du denn für eine Erkrankung? Ich bin brennt durch die Wirbelsäulenoperation, weil wir sind drei Wirbel versteift. Ach so. Eine Wirbelsäule. Mhm. Das heißt, Frührentner und dann bist du halt auch viel zu Hause. Ich bin halt, gestern war ich ein bisschen noch unterwegs gewesen. Die versuchen mir jetzt ein bisschen abwechseln, aber irgendwann bin ich wieder alleine. Die können ja nicht Jahrzehnte mit mir auf Unternehmen. Genau, das meinte ich. Irgendwann bin ich mal allein und muss dann allein nicht fertig werden. Das meinte ich gerade, dass du dir irgendwie überlegen musst, dass du dir so einen Plan machst, dass du zumindest einmal am Tag eine Abwechslung hast, dass du irgendwo hingehst oder irgendetwas unternimmst oder dich vielleicht sogar irgendwo neu einbringst, dass du in irgendeinen Verein gehst oder. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Irgendwas, was für dich. Wenn ich mich befasst habe, dass ich da irgendwas mache, dass ich nicht immer dran denken muss. Genau. Interessant wäre sicherlich auch noch, gerade jetzt für die erste Trauerzeit mal zu überlegen, ob du vielleicht in eine Trauergruppe gehen würdest, wo du Menschen triffst, die auch einen Todesfall gerade haben erleiden müssen. Da habe ich mich schon gestern ziemlich gemacht. Im Ort, wo ich wohne, gibt es so eine Trauergruppe. Ah ja, das ist doch gut. Das also von der Kirche ist das, habe ich auch etwas von meinem Arzt gekriegt, da war ich gestern. Ja, finde ich gut. Und der hat mir die Adresse mitgegeben. Sehr gut. Da lernt man erstmal neue Leute kennen und man weiß, dass alle Leute in der gleichen Verfassung sind und in das gleiche Gefühl, der gleichen Gefühlssituation sind. Richtig. Und dann kommen wir dann auch vielleicht, weil da welche Breite, die schon länger das hinter sich haben, mit das zu verarbeiten. Genau. Also so in der Richtung würde ich dir auch raten, dass du dich dann so verhältst in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Vielleicht hat meine Psychologin auch noch eine andere Idee, was du machen könntest. Das wäre lieb, wenn du mir so noch was anderes zur Hand geben könntest. Sehr gerne. Dann würde dich gleich Magdalena, das ist meine Psychologin, heute Nacht zurückrufen. Ja, das kannst du machen. Dir möchte ich nochmal aufrichtig meinen Beileid aussprechen. Es tut mir sehr leid, was jetzt bei euch geschehen ist. Tut mir sehr leid. Du kannst ja nichts dafür. Ja, aber trotzdem kann man das ja so sagen. Ja, richtig. Lieber Frank, ich wünsche dir alles Gute und du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke dir. Tschüss, Frank. Tschüss. Ein Uhr 48 haben wir jetzt. Und hier ist Michaela. Michaela ist 22. Hallo, Michaela. Hallo, Domian. Michaela, um was geht's bei dir? Um meinen Freund und um meine Tochter, also um meinen Ex-Freund, besser gesagt. Der auch der Vater deiner Tochter ist? Nein. Was ist denn los mit dem Ex-Freund? Der kam Anfang der Woche nach Hause, von der Arbeit, ist an seinen Kleiderschrank gegangen, hat seine Sachen genommen und ist ausgezogen von heute auf morgen. Und wie lange hat er bei dir gewohnt? Fast 3 Jahre. 3 Jahre? Und ihr wart über 3 Jahre dann zusammen? Ja. Und kommt nach Hause, nimmt die Klamotten und geht? Ja. Ohne ein Wort zu sagen? Ohne ein Wort zu sagen. Ohne einen Streit? Ohne einen Streit. Es gab keine Spannungen zwischen euch? Nein, nichts. Ehrlich? Ja. In den letzten Tagen, Wochen, Monaten nichts vorgefallen? Gar nichts. Alles normal gewesen? Wir haben sogar unsere Hochzeit geplant gehabt. Komm, jetzt ganz ehrlich, keine Spannungen irgendwie? Nein, nichts. Es war gar nichts. Es war wohl eine Firmenfeier bei ihm gewesen, wo ich dann gesagt hatte, geh da ruhig hin, ich bleib zu Hause, weil wir keinen für die Kleine hatten. Es war gar nichts. Ich habe ihn immer den Freiraum gelassen, den er brauchte. Und von heute auf morgen kam er nach Hause, legt mir den Hausschlüssel hin, nimmt seine Sachen und geht, ohne mir zu sagen, warum. Wie lief das denn ab? Er hat die Sachen genommen, er hat den Schlüssel hingelegt. Er muss doch irgendeinen Satz gesagt haben. Er hat gar nichts gesagt. Er hat mich nur angeguckt, hat meinen Kopf geschüttelt und ist gegangen. Er hat nicht mehr gesagt, ich gehe jetzt? Nein, nichts. Aber dann musst du doch da gestanden haben und hast ihn angeschrien. Was ist los? Was ich habe gar nichts. Ich stand da nur total perplex. Hab in dem Augenblick einfach nur mein Handy genommen, hab meine beste Freundin angerufen. Ich so, komm hierher, er ist gerade ausgezogen, ich weiß nicht, was los ist. Und dann war sie auch da. Hat er alles mitgenommen, was ihm gehört? Er hat jetzt vorgestern seine restlichen Sachen geholt. Komplett alles. Ach, dann war er nochmal da? Ja. Und hat wieder nichts gesagt? Nein. Aber hast du denn nicht gesagt, Mensch, was ist los? Ich habe ihn gefragt, was ist los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Liegt's an der Kleinen? Ist irgendwas passiert? Er hat nichts gesagt, er hat mich nur angeguckt, er hat mir gar nichts gesagt. Und dann gestern Abend war seine Ex-Freundin, neue Freundin bei mir, an der Haustür, hat geklingelt und sagte zu mir, so, ich hab's geschafft, ich hab ihn zurück und jetzt kannst du sehen, wo du bleibst. Das ist ja unfassbar. Das ist ja wie im schlechten Film. Ja, ich fühle mich auch so. Also Ex-Freundin, mit der er früher zusammen war, mit der ist er jetzt wieder zusammen. Ja. Und die klingelt dann und sagt, ich hab ihn jetzt wieder zurück. Ja. Nur um dir das zu sagen? Ja, sie kann mich auf den Tod nicht ab. Absolut nicht. Boah, ist das krass. Ist und das ich konnte sie aber auch nicht leiden. Und ist das eine Geschichte? Ich bin auch tierisch wütend. Und du hast gerade gesagt, du hast eine Kleine, also ein kleines Mädel. Genau. Wie alt ist die? Die ist 3. 3? Du warst 3 Jahre mit ihm zusammen. Das heißt, der Vater, der hat da kurz vorher genau, die Kleine. Genau, während der Schwangerschaft, als er erfahren hat, dass ich schwanger bin, ist er weggegangen. Hm? Und ich habe ihn dann kurz vor der Geburt kennengelernt. Ach so. Und er hat die Kleine gleich akzeptiert? Er hat sie akzeptiert. Er war mit im Kreißsaal. Er hat die Nabelschnur durchgeschnitten. Es war sein Ein und Alles. Das heißt, das ist für die Kleine ja jetzt auch grauselig, dass der, ich weiß nicht, wie sie ihn genannt hat, Papa oder Papa? Hat sie ihn genannt. Der ist jetzt weg. Ja, der ist jetzt weg. Und was sagst du ihr, wo er ist? Ich habe gesagt, du, ich weiß nicht, Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb. Es geht nicht, aber Papa kommt dich besuchen. Und das liegt nicht an dir, es ist alles in Ordnung, Mausi. Mhm. Aber sie dreht mir total ab. Sie hat mir gestern Abend noch die Wohnzimmerscheibe zerdeppert. Mhm. Die versteht es absolut nicht. Nein, natürlich nicht. Wie könnte sie auch? Und ich bin fassungslos über das Verhalten. Was ist denn das für eine feige Socke, dein Freund? Ich weiß es nicht. Ich bin auch ziemlich... Also, weißt du, alles Verständnis der Welt, wenn es nicht mehr funktioniert, wenn er keinen Bock mehr hat. Aber so eine Nummer abzuziehen, die ist ja Hollywood-reif. Ich war auch tierisch geschockt an dem Abend und habe auch auf der Arbeit angerufen, ich kann nicht kommen, es bricht hier alles um mich ein und meine Chefin auch gleich gesagt, ist in Ordnung, ich gebe dir eine Woche Urlaub. Das heißt ja, dass das wahrscheinlich schon eine ganze Weile was gelaufen ist, wieder zwischen ihm und seiner Ex. So wie ich es jetzt rausgekriegt habe, heute Abend noch über eine andere Freundin von mir, läuft das jetzt schon seit einem halben Jahr mit den beiden. Genau. Und dann wird die gebaggert haben und die haben sich aufeinander eingelassen und so ist die Sache eingefädelt worden. Ich habe immer gesagt, wenn irgendwas passiert, sag's mir bitte gleich. Und nochmal, wenn du ein halbes Jahr, wenn du schon weißt, dass das ein halbes Jahr gelaufen ist, du hast ihm nichts angemerkt? Nein, ich habe nichts gemerkt, weil ich viel am Arbeiten war, viel um die Ohren hatte. Meine Mutter war gestorben, ich habe viel um die Ohren gehabt. Wann ist deine Mutter gestorben? Die ist vor 3 Jahren gestorben, aber ich habe jetzt erst vor einem halben Jahr angefangen zu trauern. Ach so. Mhm. Weil das viel zu viel alles damals für mich war. Mhm. Und er war auch in der Zeit für mich da. Es war ja nicht so, dass er nicht da war. Mhm. War er denn so in dem letzten halben Jahr zärtlich zu dir? Nein. Nein, das nicht? Nein. Ja, aber da haben wir doch schon was dir hätte aber auffallen können. Aber das wollte ich auch nicht. Ich konnte nicht. Und ach so. Er hat das auch verstanden irgendwo. Und also kein Sex? Nein. Auch nicht so ein bisschen körperlich, ein bisschen streicheln, kuscheln, sowas? Nein, gar nichts. Und dann, als ich vor 8 Wochen wollte, sagte er zu mir, nein, ich habe keine Lust, ich bin müde, ich habe Kopfschmerzen. Mhm. Dann habe ich ihn auf angesprochen, hast du eine andere? Nein, Schatz, ich liebe dich von Herzen, das weißt du auch. Kann das denn sein, dass ihn das zu sehr irgendwie irritiert hat oder abgestoßen hat, dass du so zugemacht hast in Sachen Erotik? Es kann sein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur halt, warum hast du denn zugemacht? Du sagst, du hast wegen der verspäteten Trauer oder warum? Ja, und weil mir ein Ereignis passiert ist, das wusste er auch, da kam er mir zur Hilfe, da wollte sein Arbeitskollege, der war sturzbesoffen, hat mich angebaggert ohne Ende und hat mich zurück in die Toilette reingedrückt. Hm. Und das wollte ich damals nicht und das hat er mitgekriegt und hat ihn dann auch von mir weggenommen. Ja. Aber er wusste das alles von Anfang an, dass ich halt Schwierigkeiten habe. Moment mal, aber wenn da so ein blöder Zwischenfall passiert ist mit diesem besoffenen Arbeitskollegen, das ist doch kein Grund, dass du keine Lust auf Erotik und Sex mit deinem Freund hast. Ich hatte einfach keine Lust. Er hat es auch verstanden und sagte immer, mach dir keine Sorgen, ich verstehe das. Aber das muss doch noch andere Gründe haben. Es gab keine anderen Gründe. Es war halt das und halt die Trauer meiner Mama und... Also es ging, kann man sagen, dass es dir so im letzten halben Jahr auch nicht so gut ging? Es ging mir richtig schlecht. Es ging mir sogar so weit schlecht, dass ich eine Kur gemacht habe. Ah. Aber die nicht geholfen hat. Ja. Eine Kur auch, so eine psychosomatische Kur oder nur eine so eine ganz normale Kur? Eine psychosomatische Kur mit Essstörung. Ah, du hast eine Essstörung? Hatte ich. Was für eine Essstörung war das? Ich wollte einfach nicht mehr essen. Also eine Magersucht? Magersucht war es nicht. Ich habe einfach halt die Nahrung verweigert, weil es mir schlecht ging. Ja. Meine Hausärztin gesagt hat, du hör mal zu, entweder fängst du jetzt an zu essen, oder ich muss dich halt einweisen. Und dann so habe ich gesagt, dann mache ich lieber eine Kur. Und dann ging das wieder? Dann ging es auch wieder. Dann ging es auch eine Zeit lang gut, bis das dann halt jetzt endlich mal rausgekommen ist, weil ich zur Ruhe gekommen bin. Ja. Also ist da ja doch eine ganze Menge schon passiert, ne? Die wahrscheinlich für ihn, warum und wie auch immer, zu belastend waren. Oder ihn zu sehr irritiert hat. Das kann sein, ich weiß es nicht. Er hat immer nur gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, es ist alles in Ordnung. Dann und hat er ich habe ihm halt vertraut und jetzt Anfang der Woche war ich wie vom Schlag getroffen. Da hat er gelogen. Wahrscheinlich hat ihm das doch was ausgemacht und er kam damit nicht zurecht, dass du seelische Probleme hast, die vielleicht noch viel verwurzelter sind, als wir jetzt hier in der kurzen Zeit erklären können. Und dann hat er sich anders orientiert und hat Trost bei seiner Ex gesucht. Ja, das kann sein. Fühlst du dich nicht unglaublich gekränkt und verletzt? Ich fühle mich verletzt, ich fühle mich betrogen. Mhm. Ich fühle mich einfach leer im Moment. Also, du hast doch alles Recht der Welt, dich so zu fühlen, Michaela. Und meine Freundin sagt zu mir, du musst mal rausgehen jetzt, du kannst dich nicht zu Hause einigeln. Ich so, ich habe keine Lust, ich will zu Hause bleiben und ich habe jeden Abend kommt meine Freundin vorbei, um zu gucken, wie es mir geht. Weißt du, das Gemeine ist wirklich an der Geschichte, dass der dir überhaupt keine Chance der Auseinandersetzung gegeben hat. Wenn er dir nur den Grund gesagt hätte, wäre es immer noch schlimm und schmerzlich, aber es wäre ein bisschen erträglicher. Ich würde verstehen, warum. Ja, genau. Man fragt ja immer nach dem Warum. Aber so, nach 3 Jahren und nach so einer Geschichte, wie ihr sie durchgemacht habt oder wie du sie gerade beschrieben hast, ist das schon ein heftiger Vorgang. Und dann, meinst du, er weiß das, dass die Ex bei dir war? Ich denke es mal, ich weiß es nicht, aber ich... Weil das ist ja der Gipfel der Gemeinheit. Ich sehe ihn ja nachher noch, weil er halt die Kleine zu sich nimmt übers Wochenende. Ach so, da gibt es schon eine Regel jetzt. Also ich habe ihm geschrieben, ich möchte das halt nicht. Wenn du mit mir nicht klarkommst, dann bitte ich dich halt, den Kontakt zu der Kleinen aufrechtzuerhalten. Ja. Weil die leidet noch mehr als ich. Ja. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, das möchte ich wohl auch ganz gerne, aber mit dir kann und will ich nicht mehr. Ich so, ist in Ordnung, ich kann die Kleine morgen zu deinem Papa bringen, das ist kein Thema, dann brauchst du mich nicht sehen. Es geht mir einzig und alleine und dann jetzt und muss so Antworten haben und es geht mir halt auch um die Kleine. Und so wird es ja jetzt auch kommen. Also du bringst dann die Kleine zu seinem Vater. Ja. Und da bleibt sie am Wochenende. Ja, weil er da wieder wohnt. Aber jetzt hat er ja zumindest mal was gesagt. Das ist das Erste, was du mir erzählst, dass er sich mal geäußert hat. Er hat gesagt, ich kann und will mit dir nicht mehr. Ja, er kann und will mit mir nicht mehr reden. Und das verstehe ich halt nicht, weil eigentlich kann man mit mir reden. Und hast du denn irgendwie zurückgesimst und mal um ein Gespräch gebeten? Ich habe das so oft jetzt die ganze Woche über geschrieben. Ich habe ihn sogar weinend am Telefon angerufen und gesagt, ich möchte ein Gespräch mit dir haben. Mhm. Ich verstehe es nicht. Mhm. Ich verstehe es absolut nicht. Und dann hat er gesagt, ich kann nicht mit dir darüber sprechen. Ich will auch nicht mehr mit dir darüber sprechen. Ich will nicht mehr mit dir darüber sprechen? Das heißt, er hätte schon mal gesprochen, würde das ja bedeuten. Ich verstehe es absolut nicht. Ich weiß nur, dass seine ganzen Freunde bei mir anrufen und mich fragen, was mit ihm los ist. Und ich da stehe und sage, ich weiß es nicht, Leute. Schlimme Situation, Michaela. Das Schlimme daran ist, dass dir die Hände gebunden sind. Du kannst, wenn du jetzt mehrfach darum gebeten hast, um ein Gespräch, und er hat geblockt, kannst du nichts mehr machen, sonst machst du dich lächerlich. Das stimmt. Mach nichts mehr. Du wirkst dann wie eine heulende Klette, wenn du jetzt nochmal ankommst. Das Schlimme ist, das musst du, glaube ich, jetzt ertragen. Schwierig ist eure Situation durch das Kind, weil dadurch ja immer wieder doch irgendwie Berührungspunkte jetzt entstehen werden. Aber da musst du auch sehen, dass du das irgendwie so löst, dass es dich nicht zu sehr verletzt. Ja, also meine Freundin sagte schon zu mir, dass das jetzt noch 2 Monate gut ging mit den beiden. Mhm. Irgendwann sagt er auch, er will dann nicht mehr. Die böse Vermutung habe ich auch. Ich wollte es gerade nicht sagen, aber die Vermutung habe ich auch. Ja. Ich versuche halt der Kleinen so, ja. Ja, so vorsichtig wie möglich alles beizubringen und... Für sie war das ja auch ein Schlag. Michaela, ich sehe gerade, meine Sendung ist gleich rum. Ja. Also halt durch, melde dich auf keinen Fall mehr bei dem und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. In der Technik, Uwe Petersen heute Nacht. Schönes Wochenende, bis nächste Woche.